Zweite Szene. Galilei überreicht der Republik Venedig eine neue Erfindung. Groß ist nicht alles, was ein großer Mann tut, und Galilei aß gern gut. Nun hört und seid nicht grimm darob, die Wahrheit übers Teleskop. Das große Arsenal von Venedig am Hafen. Ratsherren. An ihrer Spitze der Doge. Seitwärts Galileis Freund Sagredo und die 15-jährige Virginia Galilei mit einem Samtkissen, auf dem ein etwa 60 cm langes Fernrohr in karmesinrotem Lederfutteral liegt. Auf einem Podest Galilei. Eure Exzellenz, hohe Signoria. Als Lehrer der Mathematik an Ihrer Universität in Padua und Direktor Ihres großen Arsenals hier in Venedig, habe ich es stets als meine Aufgabe betrachtet, nicht nur meinem hohen Lehrauftrag zu genügen, sondern auch durch nützliche Erfindungen der Republik Venedig außergewöhnliche Vorteile zu schaffen. Mit tiefer Freude und aller schuldigen Demut kann ich Ihnen heute ein vollkommen neues Instrument vorführen und überreichen. Mein Fernrohr oder Teleskop. Angefertigt in Ihrem weltberühmten großen Arsenal nach den höchsten wissenschaftlichen und christlichen Grundsätzen. Frucht 17-jähriger geduldiger Forschung Ihres ergebenen Dieners. Zeitverlust. Du wirst deinen Fleischer bezahlen können, Alter. Ja, es wird Ihnen Geld einbringen. Exzellenz, hohe Signoria, wieder einmal bedeckt sich ein Ruhmesblatt im großen Buch der Künste mit venezianischen Schriftzeichen. Ein Gelehrter von Weltruf übergibt Ihnen und Ihnen allein hier ein höchst verkaufbares Rohr, es herzustellen und auf den Markt zu werfen, wie immer Sie belieben. Und ist es Ihnen beigefallen, dass wir vermittels dieses Instruments im Kriege die Schiffe des Feinds nach Zahl und Art volle 2 Stunden früher erkennen werden, als er die unsern, so dass wir, seine Stärke wissend, uns zur Verfolgung, zum Kampf oder zur Flucht zu entscheiden vermögen? Und nun, Exzellenz, hohe Signoria, bittet Herr Galilei, dieses Instrument seiner Erfindung, dieses Zeugnis seiner Intuition, aus der Hand seiner reizenden Tochter entgegenzunehmen. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich den Karneval hier durchstehen werde. Die meinen hier, sie kriegen einen einträglichen Schnickschnack. Aber es ist viel mehr. Ich habe das Rohr gestern Nacht auf den Mond gerichtet. Was hast du gesehen? Er leuchtet nicht selbst. Was? Ich kann die Befestigung von Santa Rosita sehen, Herr Galilei. Auf dem Boot dort essen sie zu Mittag. Bratfisch. Ich habe Appetit. Ich sage dir, die Astronomie ist seit 1000 Jahren stehen geblieben, weil sie kein Fernrohr hatten. Herr Galilei. Man wendet sich an dich. Mit dem Ding sieht man's so gut. Ich werde meinen Frauenzimmern sagen müssen, dass das Baden auf dem Dach nicht mehr geht. Weißt du, aus was die Milchstraße besteht? Nein. Ich weiß es. Für so ein Ding kann man seine 10 Scudi verlangen, Herr Galilei. Ludovico will dir gratulieren, Vater. Ich gratuliere, Herr. Ich habe es verbessert. Jawohl, Herr. Ich sah, Sie machten das Futteral rot. In Holland war es grün. Ich frage mich sogar, ob ich mit dem Ding nicht eine gewisse Lehre nachweisen kann. Nimm dich zusammen. Ihre 500 Scudi sind unter Dach, Galilei. Ich bin natürlich sehr misstrauisch gegen jede vorschnelle Folgerung. Herr Galilei, seine Exzellenz der Doge. Richtig, die 500. Sind Sie zufrieden, Exzellenz? Unglücklicherweise brauchen wir in der Republik immer einen Vorwand für unsere Stadtväter, um unseren Gelehrten etwas zukommen lassen zu können. Andererseits, wo bliebe sonst der Ansporn, Herr Galilei? Wir brauchen den Vorwand. Habe ich es richtig gemacht? Ich fand es richtig. Was hast du denn? Oh, nichts. Ein grünes Futteral wäre vielleicht ebenso gut gewesen. Ich glaube, alle sind sehr zufrieden mit Vater. Und ich glaube, ich fange an, etwas von Wissenschaft zu verstehen.